Wir leben in aufgebrachten Zeiten, Stichwort MeToo-Debatte, Stichwort sexuelle Übergriffe von männlichen Künstlern bis hin zum Kindesmissbrauch. Alle sind aufgeregt, Fischer und Göbel nicht. Wir versachlichen die Debatte mit einem Marabu-Flashback. Und sachlich schon die Abkürzung, da kann man sehr, sehr viel Sachlichkeit hineinbringen. Wir haben uns gedacht, MeToo, Kifi, Figü. Lösen wir das jetzt auf? Lieber nicht. Musikalisches von Woody Allen im Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. Auch er steht in der aktuellen Debatte in der Kritik. Gegen ihn gibt es seit langem Vorwürfe. Er soll unter anderem seine Stieftochter sexuell missbraucht haben. Er bestreitet das. Der Schauspieler David Krumholz hat sich von seiner Rolle im Film Wonder Wheel distanziert, dem aktuellen Woody Allen-Film. Er hätte nicht mit diesem Regisseur drehen sollen. Einige andere Schauspieler taten das auch. Das ZDF-Morgenmagazin hat den aktuellen Film politisch korrekt verrissen. Göbel, wollen wir uns eigentlich auch distanzieren von unseren Kinobesuchen der letzten 30 Jahre? Definitiv nicht. Wir bleiben Woody Allen-Fans und schauen uns auch den neuen Film Wonder Wheels an. Und wir wollen ihn auch zu Wort kommen lassen. Es gibt ein sehr schönes aktuelles Interview der Kollegen von MDR Kultur, daraus zwei Passagen. Woody Allen, das Leben hat es gut mit Ihnen gemeint. Darauf der Künstler, nein, definitiv nicht. Ich habe keinen Grund zur Annahme, dass das Leben schön ist. Dafür sehe ich keine Beweise. Ich sehe nur Beweise, dass es traurig, tragisch, furchtbar, dumm, absurd und bedeutungslos ist. Ich kann keine Freude am Leben erkennen. Weitere Frage, haben Sie ein Problem mit dem Älterwerden? Gucken Sie mich doch an, das ist definitiv nichts Erstrebenswertes. Jeder sollte gegen das eigene Altern ankämpfen, auch wenn die Siegchancen quasi nicht vorhanden sind. Ich habe ein Hörgerät und sehe kaum noch was. Als junger Mann war ich sehr athletisch und habe viel Ball gespielt. Das geht alles nicht mehr, aber ich vermisse das. Das Alter kommt nicht automatisch mit absoluter Weisheit daher. Es ist definitiv nicht so, als würde ich auf einmal die Welt verstehen. Im Gegenteil, alles schmerzt, ich mag es nicht, aber ich kann auch nichts dagegen tun. Ein Mann, der definitiv fähig ist zur Selbstironie, wie auch schon in früheren Zitaten, wo er zum Beispiel einmal sinngemäß gesagt hat, er wolle die Unsterblichkeit nicht durch sein Werk erringen, sondern dadurch, dass er nicht stirbt. Das ist der Flashback mit Fischer und Göbel, MeToo, Kifi, Figü. Wir wollten vor Jahren schon mal einen Flashback machen, da gab es die Missbrauchsvorwürfe und die Skandale um die britische BBC, um die berühmten Rolling Swinging 60s. Und aus dieser Generation kommt Jonathan King und den spielen wir jetzt mit Gloria und er hat diesbezüglich auch alle Skandale am Hals. only think of Gloria, Gloria, when I'm with you. All my life takes a new meaning. In my world the sun starts shining. I love you, Gloria. Gloria war das von Jonathan King im Original von Umberto Tozzi im Marabu Flashback. Das war die erste englische Coverversion. Die zweite erschien dann in den 80er Jahren und wurde ein Welthit mit Laura Branigan. Aber die hatte dann einen anderen Text. Aber hier geht es eigentlich um Jonathan King. Der verbüßte nämlich ab 2001 eine mehrjährige Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs von Jungen, bestreitet aber die Vorwürfe. 2015 gab es dann noch einmal eine Inhaftierung wegen ähnlicher Vorwürfe und in der britischen Öffentlichkeit wird er mal als Verbrecher bezeichnet und mal als Opfer einer veralteten Moral. Wir starten jetzt einen Missbrauchsangriff auf eure Ohren mit Roy Black und Anita. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Das Beste am ganzen Tag, das sind die Pausen. Das ist schon immer in der Schule so. Das Schönste im ganzen Jahr, das sind die Ferien. Dann ist sogar auch unsere Lehre froh. Dann kann man endlich tun und lassen, was man selber will. Dann sind die frei und keine sagt mir, du sei still. Das Schönste im Leben ist die Freiheit. Denn dann sagen wir, schön ist es auf der Welt zu sein, wenn die Sonne scheint für groß und klein. Du kannst atmen, du kannst sehen, dich an allen freuen und alles sehen. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Ich liebe den dunklen Wald, sehen. Und ich schwärme für ein Eis am Stiel. Ich möchte mit den Wolken ziehen in ferne Länder. Ich seh's mal gern auf einem Krokodil. Die Welt wird immer kleiner und die Wünsche riesengroß. Warum nur schau, wie schön ist auch ein Frosch im Moos? Das Schönste im Leben ist die Freiheit. Denn dann sagen wir Hurra! Schön ist es auf der Welt zu sein, wenn die Sonne scheint für groß und klein. Du kannst atmen, du kannst gehen, dich an allen freuen und alles sehen. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Der Marabu-Flashback Me Too Kifi Fi Gö. Ein ernstes Thema, Roy Black und Anita. Die Anita wurde zweimal missbraucht. Einmal von Roy Black und einmal von Mike Oldfield. Glücklicherweise war der zweifache Missbrauch in diesem Fall nur musikalischer Natur. Love to me, like the very first love. Der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. Produziert wird diese Sendung ja in der Bankenmetropole Frankfurt am Main. Und mit Dieter Wedel ist das Thema Missbrauch nun auch in der hessischen Provinz angekommen. Wo man ab und zu solche Sätze hören kann wie: Ich kacke denen ja auch nicht auf die Fensterbretter. Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Mama, uns wird das Schicksal wieder uns vereinen. Ich werde es nie vergessen, was ich an dir hab besessen, dass es auf Erden nur eine gibt, die mich so heiß hat geliebt. Mama, und bringt das Leben mir auch Kummer und Schmerz, dann denk ich nur an dich, es bittet ja für mich um Mama dein Herz. Tage der Jugend vergehen, schnell wird der Jüngling ein Mann. Träume der Jugend verwehen, dann fängt das Leben erst an. Mama, ich will keine Tränen sehen, wenn ich von dir dann muss gehen. Doch nicht um deinen Jungen weinen. Mama, eins wird das Schicksal wieder uns vereinen. Ich werde es nie vergessen, was ich an dir habe besessen, dass es auf Erden nur eine gibt, die mich so heiß hat geliebt. Jesus für alle, das war der Heintje im Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, Mitu, Kifi, Figü. Wenn der Heintje singt, müssen wir für unser Henninger in Frankfurt auf jeden Fall die Plastikgläser aus dem Schrank holen. Jetzt gleiten wir direkt hinüber zum Pionierchor. Fischer, ich muss doch bitten, auf die Wortwahl ein wenig zu achten. Gerade bei einem solchen Thema ist politische Korrektness doch angesagt. Also nicht gleiten, sondern leiten. Gut. Und denkt immer dran, ich kacke denen noch ordentlich auf die Fensterbretter. Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer. Unsere Heimat sind auch all die Bäume im Wald. Unsere Heimat ist das Gras auf der Wiese, das Korn auf dem Feld. Und die Vögel, Also ich denke, für unsere Bemühungen als Thüringer hessisch zu babbeln, können wir irgendwann die Heinz-Schenk-Gedächtnismedaille beantragen. Vorher heißt es allerdings noch üben, üben, üben. Vielleicht wenigstens in Bronze. Missbrauch mit Kindern, das ist ein unschönes Thema, bei dem meist drei Merkmale deutlich werden. Erstens, man weiß nichts Genaues weiß man nicht. Zweitens, Vorwürfe kommen oft Jahre nach den Taten und gehen mit finanziellen Forderungen einher. Und drittens, der oder die Personen sind danach völlig ruiniert. Ohne weiter ins Detail zu gehen, spielen wir jetzt Michael Jackson. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile with your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow the wild, if you just light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile, though your heart. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile. You'll find that life is still worthwhile if you just smile. La-da. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you Michael Jackson mit Smile für Charlie Chaplin, dieser Titel. Und ja, Charlie Chaplin hat ja seine Biografie auch

Ich habe mich diesmal für einen Auszug aus dem Kuppellied entschieden, den man mit einigen bösen Willen doch auch als einen hintersinnigen Kommentar zur MeToo-Debatte und zur Casting-Couch deuten kann. Und das ist bemerkenswert. Gute Mädchen lieben nie einen Herrn, der nichts verzehrt. Doch sie können innig lieben, wenn man ihnen was verehrt. Und der Grund ist, Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt. Und das ist bemerkenswert. Wie soll er und wie soll sie sehnsuchtsvoll und unbeschwert auf den leeren Magen lieben? Nein, mein Freund, das ist verkehrt. Fraß macht warm und Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt. Brecht hat recht. Keiner will sterben. Das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da? Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren. Du musst das doch wissen, kannst mir das mal erklären. Keine Mutter will ihre Kinder verlieren und keine Frau ihren Mann. Also warum müssen Soldaten losmarschieren, um Menschen zu ermorden? Mach mir das mal klar. Wozu sind Kriege da? Herr Präsident, ich bin jetzt 10 Jahre alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald. Sag mir die Wahrheit, sag mir das jetzt. Wofür wird mein Leben aufs Spiel gesetzt? Und das Leben all der anderen, sag mir mal warum. Sie laden die Gewehre und bringen sich gegenseitig um. Sie stehen sich gegenüber und könnten Freunde sein. Doch bevor sie sich kennenlernen, schießen sie sich tot. Ich find das so bekloppt, warum muss das so sein? Und hier alle Milliarden Menschen, überall auf der Welt, gefragt, ob sie das so wollen, oder geht's da auch um Geld? Viel Geld für die wenigen Bonzen, die Panzer und Raketen bauen und dann Gold und Brillanten kaufen für ihre eleganten Frauen. Oder geht's dann nebenbei auch um so religiösen Zwist, dass man sich nicht einig wird, welcher Gott nun der wahre ist? Oder was gibt's da noch für Gründe, die ich genauso bescheuert find? Naja, vielleicht kann ich's noch nicht verstehen, wozu Kriege nötig sind. Ich bin wohl noch zu klein. Ich bin ja noch ein MeToo. Fifi Gö, der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. Udo Lindenberg war das mit Wozu sind Kriege da? Jos Kaiser verspottete das als Antikriegsschnulze und bezeichnete das Duett Lindenbergs mit Pascal Krawetz als Kindesmissbrauch. Wir sind uns sehr wohl des Umstands bewusst, dass wir uns mit diesem Marabu-Flashback auf sehr schwierigem Terrain bewegen. Einer, der das Thema Pädophilie und Kindesmissbrauch unerschrocken und literarisch genial umgesetzt hat, war Wladimir Nabokov. Hier der Anfang seines berühmten Romans Lolita. Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden, meine Sünde, meine Seele. Lolita, die Zungenspitze macht drei Sprünge den Gaumen hinab und tippt bei drei gegen die Zähne. Lolita. Sie war Lo, kurz Lo, am Morgen 1,50 groß in einem Söckchen. Sie war Lola in Hosen. Sie war Dolly in der Schule. Sie war Dolores von Amts wegen. Aber in meinen Armen war sie immer Lolita. Hatte sie eine Vorläuferin? Ja, die hatte sie in der Tat. Es würde vielleicht überhaupt keine Lolita gegeben haben, hätte ich nicht eines Sommers ein gewisses Mädchenkind geliebt, mit dem es begann. In einem Prinzenreich am Meer. Ach, wann? Ungefähr so viele Jahre vor Lolitas Geburt, wie mein Alter in jenem Sommer betrug. Sie können bei einem Mörder immer mit einem ausgefallenen Prosastil rechnen. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en maître en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué. Et pourtant bien des gens ont chanté avec nous, et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui, pour prier. Pour prier. Oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué. Moi je pense à l'enfant entouré de soldats. Moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps. Je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas. Et pourtant, oui, et pourtant. Et pourtant, je chante, je chante. Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué. D'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en maître ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué. Mit den Poppy sind wir in Frankreich angekommen und bei Catherine Deneuve. Die hat sich an der MeToo-Debatte auch geäußert und hat von einer Hexenjagd gegen Männer gesprochen, hat von Recht auf Belästigen gesprochen und dafür eine Menge Kritik einstecken müssen. Seitdem wird sie auf Fotos dargestellt wie Donald Trump. Wir machen weiter mit Vanessa Paradis, Joe Le Taxi. Barbeck. Bienvenue, c'est Joe. Thank you.

don't believe in. I won't believe in heaven, hell, no saints, no sinners, no devil as well. The pearly gates, no thorny crown. You're always letting us humans down. The wars you bring, the babes you drown. Those lusts that sin never found. And it's the same the whole world round. The hurt I see helps to compound. The Father, Son, and Holy Ghost. It's just so is our Holy Host. And if you're not there, you perceive that my heart's here upon the sea. But there's one thing I don't believe in. It's you. Dear God von Ecstasy mit der Kinderstimme am Anfang. Und da kommen wir zu deiner Zeit, den 70er Jahren. Genau, Gary Glitter und die Bay City Rollers, die waren auch in Kindesmissbrauchsvorwürfe verstrickt, beziehungsweise Gary Glitter hat Haftstrafen deswegen verbüßt. Es gibt ja Radiosender, die solche Titel von Glitter oder den Bay City Rollers nicht mehr spielen. Wir bei Radio Marabu haben drüber nachgedacht und aber dann letztlich davon Abstand genommen, weil sich unser Musikarchiv damit mit einer solchen radikalen Maßnahme ein wenig schlagartig leeren würde. Genau, man müsste Michael Jackson dann rausnehmen, man, am besten die ganzen Filme von Woody Allen und von Charlie Chaplin. Nein, das wollen wir nicht, dazu hängen wir zu sehr an diesem Material und am Leben und es ist ja auch alles ein Teil des Lebens. Gary Glitter und Bay City Rollers. Marabus Alternative Oldie Show, präsentiert, moderiert und produziert von Marcel Fischer, Frank Göhle. 'cause I need to spend my body. I'm a music making man, and nobody can release it back, 'cause Amplifier can. This is my rock and roll love letter to you. This is my rock and roll love letter to you. Gonna sign it, gonna seal it, gonna mail it away. Oje, im Marabu-Flashback die Bay City Rollers. Ein sicherer Schutz gegen Kindesmissbrauch ist natürlich, keine Kinder in diese schreckliche Welt zu setzen. Und damit sind wir am Ende dieser zugegebenermaßen sehr schwierigen Sendung angelangt und bei Ina Maria Federowski, Haus ohne Kinder. Was wird weiter?